Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Die Zeit der Utopien oder vom Festhalten der Zeit. Französischer Underground zwischen Free Jazz, Rock und Pop. Von Karl Liebegaus. Gitarrist Raymond Bonny in seiner Heimatstadt Marseille im Konzert mit den Umweltgeräuschen. Black is the color of my true love's hair. Der Wind der Freiheit des Mai 68 wird die französischen Musiker beflügeln, vor allem die aus der Avantgarde, denen unterschiedlich klar wird, dass die Karten neu verteilt werden. Dennoch sind die selten, die von sich sagen können, dass sie politisiert sind. Gäbe es eine Tonspur für diesen Mai 68, würde sie bestehen aus Chansons, militant oder umgeleitet, etwas Free Jazz und libertärem Rock. Das schreibt der langjährige Musikkritiker Serge Loupien in seinem neuen, vielbeachteten Buch La France Underground. Und hier ist einer der Künstler, denen er sich in diesem Buch widmet, Areski Belkacem. Une fille à sa fenêtre, moi qui passe, moi l'inconnu. D'un regard je l'ai reconnu. Cette fille à sa fenêtre, moi qui passe, moi l'inconnu. Cette fille à sa fenêtre a toujours le même visage. C'est la femme à travers les âges, de ses cendres elle sait renaître pour les inconnus de passage. Voyageur, soldat en retraite, vagabond ou bien conquérant, comme moi tu lèves la tête, plus rien n'existe dans l'instant. Que la fille à sa fenêtre et ses rêves qui nous rassurent, pour toi qui cherches l'aventure, toi qui rêves de bien-être, tout est là entre quatre murs. Son image nous accompagne, son image au goût de regret, son image dans ta montagne, dans ma ville, dans ton marais. Une fille à sa fenêtre, depuis des siècles a fait rêver, pour des siècles fera rêver, tout ce pour qui le verbe être ne devrait pas se conjuguer. Auf dem ersten Album von Magma erschienen die Musiker noch mit ihren wirklichen Namen, amüsiert sich der Saxophonist Richard Roh. Zum Glück, denn danach fanden sich die Kerle mit Pseudonymen wieder auf Kobayanisch, einer Fantasiesprache. Ein Jahr hatten sie wie verrückt geprobt, 8-9 Stunden pro Tag. Der Schlagzeuger Christian Vander konnte keine Noten schreiben und so musste die Gruppe die Stücke auswendig lernen. Aber es war eine gute Schule. Das Problem war nur, es gab fast keine Soli bei Magma. Eine Minute maximal und das auch noch im hohen Register. Deshalb hatte ich irgendwann genug davon. Ich wollte Jazz, ich wollte swingen, ich wollte improvisieren. Thank you. Ein Ausschnitt aus dem zweiten Magma-Album 1001 Centigrades von 1971. Der frühere Saxophonist von Gong, Didier Malherbe, alias Blum Dido Bad de Grasse, erzählt: Ich war der Jazzmusiker bei Gong, aber mit einem ziemlich rockigen Sound. Und mit meiner Bambusflöte. Das war typisch für Gong, dieser Cocktail aus Pop und Free Jazz mit irgendwie kosmischen Klängen, die auch orientalisch wirkten, mit David Allens Glissandi auf der E-Gitarre. Wir standen alle unter dem Eindruck des Mai 68. Die Epoche ähnelte einem Champagnerkorken. Es knallte hoch und sprühte in alle Richtungen. Bei David Allen ging es nicht nur um grüne Männchen und fliegende Teekessel. Er war ein musikalischer Pionier, der David Bowie, Brian Eno und viele andere beeinflusst hat. Thank you. To help me sing, I gotta smoke grass to help me see why you bathe. Well, mirror, mirror on the wall, who's the biggest fool of all? Hallucinating freedom calls, what's freedom mean? Auszug aus einem Pamphlet des FLIP, Front de Liaison et d'Intervention de la Pop. Zitat: Die Festivals haben die Kraft der Popbewegung bei der Jugend gezeigt. Das Fiasko, dass spektakuläre Festivals mit einem ausgesprochen bürgerlichen Programm haben, signalisiert nicht das Ende des Pop in Frankreich. Was es zeigt, ist, dass die jungen Leute nicht mehr wollen. Für sie ist Pop etwas anderes als ein Markt. Es ist eine neue Art zu leben, die zwangsläufig die radikale Ablehnung der bürgerlichen Gesellschaft bedeutet, ihrer Regeln, ihrer Entfremdung, die sie geheim hält und die als tausendköpfige Hydra uns alle erstickt. Colette Magny, Repression. Répression, répression. Alors, on garde son sang-froid? Aïe, oh, pardon, je vous ai écrasé, gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. C'est qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de répression, c'est pas un homme convenable, a refusé le prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qui fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste. Nous, c'est les trottoirs. Je m'ennuie. Répression, répression, répression. Liberté de la presse, quelle ivresse! On couche avec les princesses par procuration. Journaux à grand tirage affichent dans le métro sur les grands boulevards. Font rage de fesses et seins roses bonbons. Mais attention, attention, attention. Faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, rencontrer les marchés. Faut laisser circuler la majorité. Répression, répression, répression. Clac! Les vieillards sont atterrés par les jeux de questions posées par leurs canards préférés. Salut les cops! Hein? Manger de la soupe fait grandir, vrai ou faux? Bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Vite! La masturbation rend fou! Oh! Vrai ou faux? Plac! Coup de grisou chez les mineurs. Ils sont en danger. Arakiririkira, arakiririkira, arakiririkira, le dernier. Eden! Eden! pieds, mais comme la neige. On veut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison, ou s'y flatter n'importe quelle connerie de la télévision. On nous mettra pas en prison. Ah mais non, ah mais non. Mais attention, attention, où va-t-on, où va-t-on? C'est vrai, faut faire le procès de la vitesse pour bombarder le Nord-Vietnam en deux temps trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Suspicion, suspicion, suspicion. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Si ça continue comme ça, un jour on verra peut-être les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue. Répression, suspicion, où va-t-on, où va-t-on? Jusqu'où ira-t-on, ira-t-on, ira-t-on, ira-t-on? Das war die Chansonsängerin und Liedermacherin Colette Magny 1972 mit ihrem heute berühmten Stück Repression. Und wenn Sie sich fragen, wer diesen wuchtigen Kontrabass gespielt hat, das war Bar Phillips, der dieses Stück auch arrangiert hat und der uns gleich noch beschäftigen will, denn er hat ein Soloalbum veröffentlicht, sein letztes End to End. Fikimus ist ein politisch engagiertes Musikerkollektiv gewesen um den Komponisten Henri-Jean Enu. Enu nahm ein einziges Album auf, Trixie Stapleton 291, Se taire pour une femme trop belle, Schweigen für eine zu schöne Frau. Fikimus heißt also die Band. Zitat, die Popmusik ist ja ganz nett, aber nicht mehr. Es hält einen davon ab, in die Fabrik zu gehen. Für uns aber muss Musik eine Meditation werden, ein kollektives Verlangen, um das Unterbewusstsein anzusprechen, nach allen Richtungen hin Türen zu öffnen, auf vulgärstem Niveau und als Initiation. Die Intensität hat nichts mit der Länge eines Stücks zu tun. Fikimus könnten frustrieren, das kommt euch alles noch teuer zu stehen, unser Zynismus. Fikimus mit Cantat Disparat von 1972. Thank you. Und um noch ein bisschen beim Thema zu bleiben, hier ist Catherine Junio über den Ursprung der Frauen, l'origine des femmes. Autrefois, les hommes avaient coutume de chasser et de placer leurs provisions de gibier sur le toit des huttes. Un jour, qu'ils étaient absents, les femmes descendirent du ciel et volèrent toute la viande. Le même incident se reproduisit le lendemain. Et les hommes, qui ignoraient l'existence des femmes, placèrent Lapin en guetteur. Mais Lapin dormit tout le temps. Et la viande grillée fut volée. Le jour suivant, Perroquet prit la garde, caché dans un arbre, et il vit les femmes qui avaient un vagin denté. D'abord, silencieux et immobile, Perroquet jeta un fruit de l'arbre sur les femmes qui festoyaient en dessous. Les femmes s'accusent d'abord l'une l'autre, puis elles découvrent Perroquet et se le disputent comme mari. Elles échangent des projectiles dont l'un s'égare et vient couper la langue de Perroquet. Devenu muet, réduit à s'exprimer par geste, il ne peut faire comprendre aux hommes ce qui s'est passé. « reflétait dans l'eau d'une source l'image d'une femme qui se tenait cachée en haut d'un arbre. Pendant 2 jours, ils essayèrent de saisir le reflet, mais en vain. Enfin, un homme leva les yeux et vit la femme. On la fit descendre, mais comme tous les hommes la convoitaient, ils la coupèrent en morceaux qu'ils se partagèrent. Nous sommes une armée de rêveurs et pour cette raison, nous sommes invincibles. Comment ne pas vaincre avec cette imagination qui emporte tout ? Nous ne pouvons pas perdre. Ou plutôt, nous ne méritons pas de perdre. Nous sommes une armée de rêveurs et pour cette raison, nous sommes invincibles. Comment ne pas vaincre avec cette imagination qui emporte tout? Nous ne pouvons pas perdre. Catherine Delaunay, l'ensemble rayé, Violetta Ferrer und Jean-François Pauvreau in der Radionacht Jazz im Deutschlandfunk, La France Underground. Wir planten eine Expedition nach Afrika, nachdem wir Musik von Pygmäen gehört hatten, erzählt Barney Whelan. Wir hatten verrückte Vorstellungen von der Wüste und der Steppe, von den Löwen, den Schlangen und den Krokodilen und den beautiful black people swinging and singing. In Afrika fand ich Antworten auf eine Menge Fragen, die ich mir über Musik stellte. Woher kommt der Blues? Warum? Wie hat sich das alles formal so entwickelt? Es eröffnete mir neue Horizonte. Die Erde berühren, die Sterne betrachten, den Pearls zusehen, wie sie eine ganze Nacht lang ums Lagerfeuer tanzen. Ich bin mir sicher, dass ich in Afrika La Note Bleue gefunden habe, kiloweise blaue Töne. Barney Whelan aus seinem Afrika-Album Mushi. Et de ce qui demandait madame Aïe à Tamaské, mademoiselle et moi, elle décide à garder ce travail de sens interdit des passagers de noir. Lorsque nous avons fini de consommer nos restes de silence, tu t'endors doucement, je te regarde un peu. Je me lève et avant de partir, je respire profondément auprès de toi. Pour garder quelque chose encore sur le palier, souvent je reste le dos à la porte. Je ne prends pas l'ascenseur dehors, je marche lentement sans changer de trottoir. Plus loin, un ami me demande comment ça va. Je sens que déjà l'odeur de la rue s'est déposée sur moi. Areski Belkacem mit Comment ça va. Der Schlagzeuger Christian von Der schwörte nur auf Coltrane, den er als 11-Jähriger für sich entdeckt hatte. Lange Zeit sei er der Einzige gewesen, der ihm Leben einhauchte, erklärte Von Der. Das Erscheinen jedes Coltrane-Albums war für mich eine einzige Verbindung zur Existenz. Bei seinem Tod 1967 war ich 19 Jahre alt und glaubte meinerseits zu sterben. 3 Jahre lang lauschte ich in einem erbärmlichen Zustand nur seiner Musik. Jeden Abend wurde es noch düsterer um mich herum. Und dann habe ich eines Tages das Glas Whisky, das ich gerade trank, weggestellt und beschlossen, jetzt ist Schluss, ich rühre nichts mehr an. Christian von Der hatte schon immer einen starken Draht zum Jazz durch seine Mutter, die mit vielen der bekanntesten amerikanischen Jazzmusiker in Paris befreundet war, allen voran mit Elvin Jones, mit dem sie eine lange Affäre hatte, und mit Kenny Clarke und mit Chet Baker. Letzterer schenkte Christian zu seinem 13. Geburtstag sein erstes Schlagzeug. Als ich Christian von Der traf, stand er sehr auf Stravinsky, Hendrix und Coltrane, erinnert sich der Saxophonist Richard Rowe. Eigentlich verband uns vor allem die gemeinsame Passion für John Coltrane, und weil ich ihn zu imitieren versuchte, kaufte ich mir immer mehr Schallplatten von Coltrane. Sobald ich etwas Zeit hatte, spielte ich ihn nach. Diese Akkordfolgen, das Improvisieren, und bei Magma, unserer Gruppe, nahm die Sache etwas von Integristen an, und nach einem Jahr bin ich dann dort verschwunden. Wir hören jetzt noch zum Ende der vierten Stunde der Radio nach Jazz Magma aus ihrem Kultalbum, muss man wirklich sagen, Mechanik Destructiv Commando von 1973. Und wieder ist dabei der fantastische Sänger Klaus Blasquez. Deutschlandfunk. Fünf Uhr, die Nachrichten. Nachdem der Tropensturm Florence auf die US-Küste getroffen ist, zieht er landeinwärts und richtet in den Bundesstaaten North und South Carolina große Schäden an. Die Katastrophenschutzbehörde berichtete von zahlreichen Notfalleinsätzen. Begleitet von heftigem Wind führt der Sturm große Mengen Wasser mit sich, was zu heftigen Überschwemmungen führt. Flüsse traten über die Ufer und erreichten Rekordpegelstände. Straßen wurden überspült, hunderttausende Menschen sind ohne Strom. Die Behörden erwarten, dass der Sturm noch längere Zeit anhält. Sie sprachen von bislang mindestens 5 Toten. Bundesfamilienministerin Giffey möchte jungen Menschen aus finanzschwachen Elternhäusern besser bezahlen, wenn sie sich in Freiwilligendiensten engagieren. Wie die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte, bekommen Teilnehmer von Freiwilligendiensten derzeit in der Regel nur ein Taschengeld von bis zu 390 Euro pro Monat. Deswegen könnten sich das vorwiegend junge Menschen aus gut situierten Elternhäusern leisten, erklärte Giffey. Viele andere müssten möglichst schnell ihr eigenes Geld verdienen. Giffey hatte bereits angekündigt, den Bundesfreiwilligendienst attraktiver machen zu wollen. Einer staatlichen Dienstpflicht für alle Schulabgänger, wie sie CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer ins Gespräch gebracht hatte, stünden jedoch hohe verfassungsrechtliche Hürden entgegen. Nach den Vorfällen in Chemnitz hat die AfD allen Parteimitgliedern empfohlen, sich von Kundgebungen mit fragwürdigen Teilnehmern fernzuhalten. Nach Informationen der deutschen Presseagentur fasste der Bundesvorstand einen entsprechenden Beschluss. Danach sollen Parteimitglieder nur an solchen Demonstrationen teilnehmen, die ausschließlich von der AfD angemeldet und organisiert worden seien. In Chemnitz hatte die AfD einen sogenannten Trauermarsch organisiert. Daran beteiligten sich auch Vertreter des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses aus Dresden sowie Angehörige der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz. In der sächsischen Stadt gingen gestern rund 3.500 Menschen bei einer Kundgebung von Pro Chemnitz auf die Straße. Die Demonstration verlief laut Polizei weitgehend friedlich. 18 Strafanzeigen wurden gestellt, unter anderem wegen Zeigens des Hitlergrußes. Bei der Räumung des rheinischen Braunkohlereviers Hambacher Forst bei Köln sind 17 Menschen festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei wurden gestern zudem weitere Aktivisten aus ihren Baumhäusern geholt. Von den 6 Demonstranten, die bereits am Donnerstag in Gewahrsam gekommen waren, befinden sich 5 wieder auf freiem Fuß. Die Aktionen der Polizei sollen heute fortgesetzt werden. Insgesamt 3 Gerichte bestätigten die Räumungen als rechtmäßig und lehnten Eilanträge von Bewohnern ab. Ein Teil des Waldgebietes ist seit geraumer Zeit von Klimaaktivisten besetzt. Der Energiekonzern RWE will ab Mitte des nächsten Monats Rodungen veranlassen, um seinen angrenzenden Braunkohletagebau zu erweitern. Der bereits wegen Finanzvergehen verurteilte frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Trump, Manafort, hat sich in einem weiteren Prozess schuldig bekannt. Wie ein Vertreter der Anklage vor einem Gericht in Washington sagte, hat Manafort eine Erklärung zur Kooperation mit der Justiz unterzeichnet. In der Anklageschrift wird ihm vorgeworfen, als Lobbyist mit prorussischen Politikern in der Ukraine zusammengearbeitet zu haben. Er bekannte sich in 2 Punkten schuldig, und zwar der Verschwörung gegen die USA und einer Verschwörung zur Justizbehinderung. Der Prozess sollte am kommenden Montag beginnen. Dies wird durch das Schuldeingeständnis hinfällig. In diesem Verfahren geht es nicht um den Verdacht, Trumps Wahlkampfteam könnte illegal mit Moskau kooperiert haben. Es ist aber nicht auszuschließen, dass durch Manaforts Kooperationsbereitschaft auch neue Informationen zum Kern der Russland-Affäre ans Licht kommen könnten. Das Wetter. Am Tage im Norden wechseln bewölkt, in Küstennähe Schauer. Sonst nach Nebelauflösung heiter bis wolkig und meist trocken, Höchstwerte zwischen 17 und 24 Grad. Morgen im Norden bewölkt, vereinzelt Schauer, in der Mitte und im Süden vielfach sonnig und trocken, Temperaturen 18 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten: am Montag sonnig und trocken bei 20 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk, 5 Uhr und 5 Minuten die Verkehrslage. Die A14 Halle Richtung Magdeburg ist zwischen Wandsleben und Magdeburg-Stadtfeld wegen Bergungsarbeiten gesperrt und die A57 Köln Richtung Nimwegen ist zwischen Krefeld-Oppum und Krefeld-Gartenstadt gesperrt. Dort wird die Fahrbahn bis Montagmorgen erneuert. Deutschlandfunk. Radionacht. Jazz. Vom Festhalten der Zeit. La France Underground, Free Jazz, Avantgarde Rock, Pop. Basierend auf dem Buch von Serge Loupien, vorgestellt von Karl Lippegaus. Das Art Ensemble of Chicago 1970 in Paris. Lester Bowie, Joseph Jarman, Malachi Favors und Roscoe Mitchell. Variations on a Theme by Monteverdi aus dem Film L'Estance à Sophie. Das Art Ensemble of Chicago wird Anfang November beim Berliner Jazzfest live auftreten und damit sein Bestehen seit einem halben Jahrhundert feiern. Vor allem aber soll uns in dieser letzten Stunde der Radio nach Jazz ein amerikanischer Musiker beschäftigen, der seit vielen Jahren in Südfrankreich in der Nähe von Toulon lebt, nämlich der Kontrabassist Bar Phillips. Aus mehreren Interviews habe ich kleine Cuts herausgeschnitten und montiert mit einer Komposition von Bar Phillips, die Aquarian Rain heißt. Das zur Einstimmung in dieses Thema, damit Sie vielleicht mal Bar Phillips zunächst von einer ungewohnten Seite kennenlernen. Hier sind Ausschnitte aus unseren Gesprächen und seine Musik kollagiert. Hearing, hearing, hearing, hearing something. Not hearing. Yes, hearing, hearing. I'm playing for you. But... But the doing of this stuff, the magic of it, you can't describe that. It's not me, it's the bass. Da-da-da-da-da-da-da. Da da da da da da da. But. Yeah. And there it is. There it is. My desire realized. What's going on here? Then why are we playing if you're not playing for people? Yes. Yes, going way back. Phillips, für jeden, der sich für den Kontrabass im Jazz interessiert, mit Sicherheit eine, man darf schon sagen, lebende Legende. Mit den letzten Seiten eines Tagebuchs vergleicht der heute 83-Jährige sein neues Album End to End. Dem Zen-Philosophen am Kontrabass verdanken wir mit Journal Violon von 1968, das Jahr, um das es in dieser Radio nach Jazz so viel ging, das erste Bass-Solo-Album der Jazz-Historie. Und jetzt hat der gebürtige Kalifornier sein offiziell letztes Solowerk in seiner langjährigen Wahlheimat Südfrankreich eingespielt. Es wurde in 13 Kapiteln, deren 5 Kernstücke einen erstaunlichen Songcharakter enthüllen, ein bewegendes Dokument der lebenslangen beharrlichen Suche nach dem so noch nie Gehörten. Instinktiv dem folgend, was Bar Phillips als Inner Hearing bezeichnet und gleich erklären wird. Die Reise mit dem Kontrabass wurde zur Selbsterforschung im Sinne des Zen, sagt der Amerikaner. In den mit Suche, innere Tür und Fenster nach draußen überschriebenen 3 Zyklen, die Stufen zur Erkenntnis gleichen, passiert durchweg Erstaunliches. Einmal mehr zeigt sich hier mit End-to-End, dass die Pioniere der Jazz-Avantgarde, so alt sie auch heute sein mögen, so manchem heutigen Bildstürmer in ihrem fortschrittlichen Denken über Improvisation weit voraus sind. Bar Phillips bezeichnet sich selbst als einen scheuen oder schüchternen Menschen, der Sanftheit schätzt, aber auch Kontrolle, Energie und wie man physisch etwas schier Unmögliches bewältigen kann. Er sagt, das, was er am Kontrabass erarbeitet hat, hat Jahre und Jahre gebraucht. Jazz hatte immer diese Faszination mit der Geschwindigkeit. Dieses Thema ist in der Jazzgeschichte omnipräsent. Es hat zu tun damit, den Körper in eine Situation zu bringen, eine Verfassung, wo die emotionalen Reserven frei werden, damit die pure Energie im Körper fließen kann. Diese große physische Stimulierung und diese Bewegungsübungen sind ein Weg, um zur Quelle vorzudringen. Aber das Umgekehrte gilt auch. Indem man von der Stille oder Faststille ausgeht und dann sich gehen lässt, let go of the body, sagt Bar, den Körper aber auch entspannen lassen und nicht unbedingt nur benutzen als die andere Seite des Spiegels. So kommt es zu einem Zugang, den der Performer hat, einem Zugang zu den Energien in ihrer reinen und nicht mentalen Form. It takes years and years and years of accumulated muscle memory, right, to get to the point where you don't have to give it all, to the point where you can't play anymore because your body muscles are cramping up or something. It's the last 4 minutes of the football match and the guys are falling down on the field and the trainer has to walk out and get rid of their cramps because their legs are gone. They didn't make it to the end. You know? That takes a long time. Yes. That takes a really long time. And for most people. Jazz always had this fascination with speed, too. Yes. Yes, going way back. Huh? Yeah. And it just doesn't go away, that one. It just doesn't go away. It's omnipresent, yeah? And I think it has to do a lot with the exciting the body, the muscles and your bone structure to get down to the emotional reserves or beyond the emotional reserves where the kind of like pure energy is in your body. That great physical stimulation and movement exercise in the making of the music, right, is one way to get to the source. And then, of course, the complete opposite of that is true, too, the going from silence or near silence and to just let the go of the body, let the body relax completely and not use it at all as the other side of the mirror, the coin, to get the access to the where you're trying to get as the performer, right, down to where the energy is pure and non-mental. Bar Phillips über seine Arbeitsmethode. My instrument is my magic carpet to fly into space. Er wolle überhaupt nicht esoterisch oder spirituell klingen, aber sein Instrument sei wie ein fliegender Teppich, um ins Weltall zu fliegen. Seine Arbeitsmethode sieht so aus. Er hat ein Ground Zero, heute darf man das nicht mehr sagen, nach 9/11, aber es ist der Ausgangspunkt. Der besteht darin, einfach sein Instrument zu stimmen. Aber so einfach ist das gar nicht. Es ist ein sehr interessanter Vorgang, denn man stimmt nicht sein Instrument, man stimmt sich selbst. Das Instrument, dem ist es egal. Dieses Stimmen, dieser Einschwingvorgang kann 30 Sekunden dauern oder auch 2 Stunden. Es hängt davon ab, in welcher Verfassung man ist und ob man wirklich in der Lage ist zu hören, was das Instrument tut. Das Instrument und der Klang, das ist mein Vehikel, um mich auszudrücken. Und ich tue das durch mein Gehör. Es passiert im disziplinären Teil von dem, was ich benutze, um Musik zu machen. Bar Phillips. I work. My working method is that I have a ground zero starting place, which is tuning the instrument. Tuning the instrument is very interesting because you're not tuning the instrument, you're tuning yourself. Because the instrument doesn't care. The instrument will play no matter what the so-called tuning is. But you're tuning yourself, right? Now, the tuning of the instrument for me can take 30 seconds or it can take 2 hours. So it depends. And it has to do of getting into a state of really hearing what the instrument is doing, right? The instrument is my, and the sound that it makes, is my vehicle for my expression, which is myself, which happens through my ear. This happens through my ear. And it happens in the disciplinary part of what I do to make music, whether it's written music or improvised music, is the same, okay? Is to really hear what I'm playing, right? And that's the psychological little trick that I've had to learn. And I say my ground zero, that's the wrong kind of term today because of the World Trade Center. But my square one, my foundation, my departure place is the relationship to the sound. And I have enough experience to know, am I really hearing now or am I not hearing? I'm really not hearing, right? Because it's all psychological stuff. Phillips über sein letztes Soloalbum, soeben erschienen. Es heißt End to End. Wurde aufgenommen im La Bisson Studio in der Provence, Südfrankreich. Thank you.

Deutschlandfunk, die Presseschau. Themen sind der Streit um Verfassungsschutzpräsident Maaßen sowie die Ankündigung von Bundesverkehrsminister Scheuer, ein neues Konzept zur Nachbesserung alter Dieselfahrzeuge vorzulegen. Ganz offensichtlich musste Verkehrsminister Andreas Scheuer zum Jagen getragen werden, schreibt die Passauer Neue Presse. Denn noch vor wenigen Tagen hatte er sein Mantra von der nicht sinnvollen Hardware-Nachrüstung bei Dieseln wiederholt. Nun aber saß ihm unverkennbar die Kanzlerin im Nacken, die im laufenden Monat eine Entscheidung in der leidigen Frage verkünden will. Hinter der dürren Ankündigung steckt die Wende des Andreas Scheuer, glaubt die Süddeutsche Zeitung. Die Regierung prüft nach langem Widerstand jetzt doch ein Konzept zur Nachrüstung von Euro 5 Dieselfahrzeugen. Für die Verbraucher, denen von der Industrie saubere Autos versprochen wurden und die schmutzige Fahrzeuge bekamen, ist dies die sauberste aller Lösungen. Allerdings hat der radikale Kurswechsel des Ministers auch einen großen Haken. Er muss sich jetzt offen gegen die Interessen der Autohersteller stellen und ihnen vorschreiben, die von ihnen produzierten Autos zu reparieren, bemerkt die SZ. Aus Scheuers Mund ist dieses Zugeständnis fast ein Wunder, meint der Reutlinger Generalanzeiger. Ein Zeichen, dass die anhaltenden Attacken von SPD-Umweltministerin Svenja Schulze sowie der Druck der Landesregierungen aus Baden-Württemberg und Hessen langsam wirken. Die Rheinische Post aus Düsseldorf verweist auf den Kostenfaktor. Technisch sind Nachrüstungen kein Problem, aber finanziell. Union und FDP tüfteln bereits an Lösungen, um die Autoindustrie vor Milliardenlasten zu bewahren. Diese Rücksichtnahme ist unverständlich. Volkswagen und Co. haben ihre Kunden jahrelang mit manipulierter Software betrogen. Selbstverständlich müssen sie die Mängel wirksam und auf ihre Kosten beseitigen. 3 Jahre nach Bekanntwerden von Dieselgate wird es höchste Zeit, betont die Rheinische Post. Die Frankfurter Rundschau befasst sich mit dem Fall Maaßen und fragt sich, Zitat, was für eine Entlassung noch nötig ist, wenn es nicht reicht, dass Deutschlands oberster Verfassungsschützer die AfD bevorzugt informiert, sie aber nicht beobachten lassen will, dass er den Bundestag über einen V-Mann im Umfeld des Berlin-Attentäters Amri belogen hat und nach den Chemnitz-Ausschreitungen seine Meinung als fachliche Einschätzung kostümierte, weil ihm die Einschätzung der Kanzlerin missfiel, dass dort Migranten gejagt wurden. Er aber über Ausländergewalt sprechen wollte, wie auch die AfD, die sich auf ihn beruft. Man kann noch simpler fragen. Wenn es so ist, wie Seehofer sagt, dass die AfD eine staatszersetzende Partei ist, die sich gegen diesen Staat stellt, wäre es dann nicht besser, der Verfassungsschutzchef läge mit seiner Bewertung rechtsradikaler Aktivitäten näher bei der Regierungschefin als bei dieser AfD? Das war die Frankfurter Rundschau. Die Volksstimme aus Magdeburg kommentiert, die Bundeskanzlerin lässt aus Vilnius wissen, dass die Berliner Koalition nicht an der Personalie des Präsidenten einer nachgeordneten Behörde zerbrechen werde. Eine Formulierung reif für das Wörterbuch des Merkel-Sprechs. Am Donnerstag noch ein akuter Krisenfall, hängt die Regierungschefin die Affäre Stunden später so tief, als handle es sich bei Hans-Georg Maaßen um eine Küchenhilfe aus dem Kanzleramt. Auch Horst Seehofer hat sich erstmal ausgestänkert und sieht die Koalition angeblich nicht in Gefahr. Nur lässt die SPD nicht locker. Maaßen oder wir, so die Ansage, die die Kanzlerin tatsächlich ernst nehmen muss, warnt die Volksstimme. Die Neue Osnabrücker Zeitung bemängelt das Bild, das die Koalitionsparteien abgeben. Hatten wir das nicht schon? Die SPD droht, wegen der Causa Maaßen aus der Großen Koalition auszusteigen. Schon vor der Sommerpause hatten die Sozialdemokraten die Chance, im Asylstreit das Bündnis mit erhobenem Kopf zu beenden. Sie haben sie verpasst. Die GroKo als Zweckbündnis, das keiner wollte, ist erst 6 Monate an der Macht und nichts funktioniert. Ständig steht der Bruch der Koalition im Raum. Nicht nur die SPD, auch die Union gibt ein verheerendes Bild ab. Die Kanzlerin wirkt kraftlos. Die GroKo ist nicht mehr handlungsfähig und lähmt die Republik. Es ist an der Zeit für eine neue, tatkräftige Regierung mit anderen Partnern. Ist sich die Neue Osnabrücker Zeitung sicher. Und damit endet die Presseschau. Redaktion an Christine Heidrich, Sprecher Volker Barnik. Musik. Die Radionacht Jazz geht in die letzten Minuten. In dieser Radionacht war viel die Rede vom Underground, vom französischen Underground der 60er und 70er Jahre. Vielleicht könnte man ihn als den letzten lebenden Underground-Künstler im Jazz bezeichnen. Die Rede ist von John Zorn. Wir gratulieren ihm nachträglich zu seinem 65. Geburtstag, den er hoffentlich am 2. September gefeiert hat. Ich habe einige Stücke, die mich im Laufe vieler Jahre, in denen ich John Zorns Musik verfolgt habe, besonders beeindruckt habe, mal zusammengesetzt. Und hier ist das Ergebnis. Thank you. unser kleines Geburtstagsständchen für John Zorn, der in diesem Monat 65 Jahre alt geworden ist und das natürlich mit einer ganzen Serie von Konzerten auch gefeiert hat. Damit geht die Radionacht Jazz zu Ende. Heute La France Underground von und mit Karl Lippegaus. Das Buch, das wir vorgestellt haben, stammt von Serge Loupien und ist erschienen im französischen Verlag Rivage Rouge.